Genau 17.736 Menschen aus dem Salzlandkreis waren im Januar auf Arbeitssuche. Die Quote ist zwar im Vergleich zum Dezember leicht gestiegen, Wirtschaftsminister Haseloff besingt aber in seinem monatlichen Kommentar zur Arbeitslosenstatistik unbeirrt den Aufschwung, von dem auch sicher bald alle Bevölkerungsschichten profitieren. Alle Bevölkerungsschichten. Während die Kennziffern für die deutsche Wirtschaft rosige Zeiten versprechen, von der Bankenkrise mal abgesehen, öffnet sich auch die Schere zwischen Arm und Reich weiter. Denn abgehängt werden in der Leistungsgesellschaft vor allem sogenannte gering qualifizierte Arbeitskräfte, also Menschen ohne Ausbildung oder höheren Schulabschluss. Nirgendwo zeigt sich diese Entwicklung deutlicher als in den Warteräumen der Arbeitsagenturen ostdeutscher Schrumpfstädte wie Aschersleben. Wer sonst zurückbleibt, macht eben Jobs, für die man nicht unbedingt ein Abitur oder eine gute Ausbildung braucht. Doch wer Hamburger brät, Taxi fährt, Zeitungen austrägt oder putzen geht, hat trotz Arbeit oft am Monatsende so wenig in der Lohntüte, dass Geld vom Amt fließen muss, damit es wenigstens zum Existenzminimum reicht. Dass man heutzutage zwar arbeitet, aber nicht zwangsläufig seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann, liegt für den Wirtschaftsprofessor Ulrich Blum vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle auf der Hand. Es gibt eine alte Idee, die sagt, dass der Lohn den Menschen bzw. die Familie ernähren sollte. Das war eine Vorstellung, die eigentlich aus dem Mittelalter so kommt und die immer durchhaltbar waren, weil letztlich die Grenzen dicht waren und man die Konkurrenz billiger Löhne oder billiger Produkte, die die eigenen Produkte ersetzen, vermeiden konnte. Das ist in der globalen Welt nicht mehr möglich. Der Vorteil, dass ich billige DVD-Player aus China kriege, ist der Nachteil, dass eben die chinesischen Mitarbeiter unsere Konkurrenten sind. Wir sparen also schlicht und ergreifend am falschen Ende. Wer billig kauft, braucht sich eigentlich in Zeiten der Globalisierung nicht mehr zu beschweren, wenn dann irgendwann in der Mitte des Monats das Geld knapp wird. Ein zweiter Grund für die niedrige Bezahlung gering qualifizierter Arbeitnehmer liegt außerdem auf der Hand. Arbeit in Deutschland ist teuer. 40,7% vom Lohn fließen aktuell in die Sozialversicherungen, die dann unter Umständen wieder zum Existenzminimum fehlen und in Form von Sozialleistungen ausgeglichen werden müssen. Auszahlungen auf Umwegen sozusagen. Zu hohe Nebenkosten, Preisdumping, Globalisierung, alles Probleme, die lange bekannt sind. Während man in der Großen Koalition in Berlin immer mal wieder über flächendeckende Mindestlöhne streitet, haben die Aschersleben ganz unterschiedliche Vorstellungen, ab welchem Stundenlohn sie finanziell auf eigenen Beinen stehen können, ohne am Hartz-IV-Tropf zu hängen. Nicht unter 10 Euro. Wegen 5 Euro würde ich auch arbeiten gehen. 8,95 Euro. Und nicht unter 5 Euro, also auf alle Fälle nicht. 10 Euro. Mindestens 15, 16 Euro. Stunde 5. Sie auch schon für einen Euro-Job würde ich arbeiten. Keinen Job, nicht mal für einen Euro pro Stunde, hat der wahrscheinlich bekannteste Hartz-IV-Empfänger des Salzlandkreises. Tommy Sander aus Frohse bei Aschersleben, seines Zeichens Arbeitslosenaktivist und Montagsdemonstrant, ist auch schon mal mit einem Kamerateam im Schlepptau in einen Supermarkt gegangen, um sich an der Obsttheke richtig satt zu essen. Gebracht hat der Protest nix. Hartz IV gibt's immer noch und 300 Euro Strafe muss er jetzt auch noch in 10-Euro-Raten bezahlen. Nach etlichen Jahren Arbeitslosigkeit würde er mittlerweile jedoch fast jeden Job annehmen. Also ich bin ein Mensch, der nicht sagt, ich möchte unbedingt Arbeit, Hauptsache ich habe Arbeit. Sie muss schon sozial gestaltet sein und sie muss halt eben auch dann dementsprechend mir einen Lohn ermöglichen, von dem ich leben kann. Ich muss dazu sagen, ich bin auch gewerkschaftlich organisiert. Das heißt, ich bin halt eben auch für diese Mindestlohnkampagne, die ja im Moment überall diskutiert wird. Ob Tommy Sander arbeitslos ist, weil die Lohnnebenkosten explodiert sind, sei mal dahingestellt. Neben dem Mindestlohn gibt es noch eine ganze Reihe anderer Rezepte, um Geringqualifizierten vor allem im Niedriglohnsektor einen Job zu verschaffen. Professor Blum vom Wirtschaftsforschungsinstitut in Halle hat da einen Ansatz, der so in jüngster Zeit nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass die Abgaben völlig entfallen und trotzdem die Menschen Sozialversicherungsschutz haben und dass man auch auf die Steuern da unten völlig verzichtet. Das ist ja jetzt im Rahmen der Freibeträge auch schon gemacht, sodass zumindest erstmal brutto für netto vorhanden ist. Das hätte den entscheidenden Vorteil, dass man die ganze Umverteilungsmaschinerie über irgendwelche Sozialorganisationen sparen kann, die dann wieder den Lohn auffüllen. Und was dann immer noch nicht da ist, das muss eben dann dazugegeben werden. Das ist immer noch besser als Arbeitslosigkeit und damit letztendlich eine vollständige Freistellung von Arbeit, und Arbeit ist ja auch sinnerfüllend. Viel kleinere Brötchen backen momentan garantiert die 17.336 Arbeitssuchenden im Salzlandkreis. Denn in der festgefahrenen Debatte um die Mindestlöhne zeichnet sich vorerst noch keine Lösung ab. Auch die Lohnnebenkosten dürften mittelfristig kaum sinken, sodass vor allem der Teil der Arbeitslosen, die keinen höheren Bildungsabschluss haben, weiterhin stempeln gehen muss. Auch Tommy Sander sucht nach wie vor einen Job. Ich bin auch vielseitig einsetzbar. Ich kann mich auch ins Büro bei einem Rechtsanwalt setzen und kann dort die Büroarbeit machen. Weil ich habe mir nun im Laufe der Zeit, der Jahre halt eben auch viele Sachen angeeignet, wo ich mir sage, extra genau deswegen, ich möchte vielseitig einsetzbar sein. Dieser Traum, den ich hatte, arbeiten gehen, für die Menschen was Gutes tun, der rückt leider immer in weitere Ferne. Bleibt eigentlich nur auf besseres Wetter zu hoffen, denn im Frühjahr sinkt die Arbeitslosenquote eigentlich fast immer wie von selbst. In der Zwischenzeit kann man immer noch das Loblied von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Haseloff einstimmen. Denn der sieht in diesem Jahr eine merkliche Entlastung für den Arbeitsmarkt. Sachsen-Anhalt ist in der bundesweiten Statistik mit einer Arbeitslosenquote von aktuell 15,8% bundesweit fast Schlusslicht. Nur in Mecklenburg-Vorpommern gibt es auf die Gesamtbevölkerung gerechnet mehr Menschen ohne Job.